ist dort ausgerollt. Hurra, du Schwarz, du Rot, du Gold. Hurra ist schwarz, Blut ist rot, golden flackern die Flamme. Das ist noch lang die Freiheit, nicht die ungeteilte Ganze, wenn man ein Zeug aus Tor erbricht und schwert sich im Volksam nicht zurück sie bringt. Pulver ist schwarz, Blut ist rot, golden flackern die Flamme. Die Freiheit, das ist die Nation, ist aller gleiche Bieten. Die Freiheit, das ist die Auktion von 30 Fürsten hüten. Freiheit ist die Republik und abermals die Republik.